Früchte, komm zum Obststand. Ganze Kiste, gar nichts los, Mann. Frische Ernte, wie das duftet. 187, was für Schutzgeld. Wir rollen auf 20s, machen Pada. Ha, ha, Motherfucker. 5-3 und das Krokodil. Digga, fokussiert auf das, was hier so passiert. Tod ist real, bitte komm und hate mich. Dank der Sitzheizung merk ich von der Kälte nix. Deine Nase bricht, mir egal wie fame du bist. Ich bring Amnesia, everybody's favorite. Alex, Pakete wie FedEx an Deutsche und Kennex. Egal was du brauchst, ich bestell es. Helles, gepresstes, schnelles, alles. Hier meine Nummer für den Fall des Falles. Ich mach Rap für die Busche, ey. Weil ich selber gepusht hab, ey. Weit auf euer Lutscher. Rap, keine Lust, dann schreit an den Nektar mehr. Ich mach Rap für die Pusher, ey. Weil ich selber gepusht hab, ey. Weil auf euer Lutscher. Rap, keine Lust, dann schreit an den Nektar mehr. Es geht so weiter, Tag für Tag. Ein Dorn im Auge von Vater Staat. Rapper schieben Welle, stottern Raten ab. Ich komm aus der Zelle, weil mein Bruder war bezahlt. LX Obsthändler, ihr seid Pole-Dancer. Wo Gangster, Rap ohne Stoßdämpfer. Hamburg West, unser Block duftet nach Lacoste. Nach dem Schuss bleibt ein Loch, zu viel Druck in mein Kopf. Yeah, Pose, Hypnose. Eistee mit Kohlensäure, kauf mir ne Dose. Und Pose vom Spiegel wie damals mit 14. Nur heute kommen Groupies mit Bauchnabel-Piercing. OG, Original Ganja-Man. Ich hab die Lampen an, Baby, jetzt wird angepflanzt. So wie Jesus sagt, ich bin noch kein Hampelmann. Das ist Ostdorf, Amsterdam. Ich mach Rap für die Pusher, ey. Weil ich selber gepusht hab, ey. Weit auf euer Lutscher. Rap, keine Lust, dann schreit an den Nektar mehr. Ich mach Rap für die Pusher, ey. Weil ich selber gepusht hab, ey. Weit auf euer Lutscher.